Du warst ein Soldat, so stolz und so stark. Du starbst für dein Land, was sonst ist doch klar. Du kämpftest für dein Volk in größter Not. Kameraden starben einen qualvollen Tod. Sie zogen stolz durchs weite Land, die Waffe empor, die Fahne in der Hand. Sie glaubten an sich und ihre Ideale, ein Tag ohne diese zum Leben zu schade. Sie zogen stolz durchs deutsche Land. Doch heute, wenn ich über Friedhöfe geh, ich keiner eurer Gräber sehe. Wie gerne würde ich ehrenvoll verweilen und auch mal an diesem oder jenem Grab weinen. Sie zogen stolz durchs weite Land, die Waffe empor, die Fahne in der Hand. Sie glaubten an sich und ihre Ideale, ein Tag ohne diese zum Leben zu schade. Sie zogen stolz durchs weite Land. Der Feind hat es sich sehr einfach gemacht und viele namenlose Gräber gemacht. Verscharrt in Wäldern, Wiesen, Seen. Doch dieses Unrecht kann ich nicht verstehen. Denn ihr zog stolz durchs weite Land, die Waffe empor, die Fahne in der Hand. Ihr glaubtet an euch und eure Ideale, ein Tag ohne diese zum Leben zu schade. Ihr zog stolz durchs weite Land. Doch deutscher Soldat, wie du damals standst, so steh ich heute mit der Fahne in der Hand. Ich werd euch nie vergessen in bitterster Not. Und meine Fahne ist schwarz-weiß-rot. Und meine Fahne ist schwarz-weiß-rot. Denn ihr zuckt stolz durchs weite Land, die Waffe empor, die Fahne in der Hand. Ihr glaubtet an euch und eure Ideale, ein Tag ohne diese zum Leben zu schade. Denn ihr zuckt stolz durchs weite Land. Und so ziehe ich stolz durch mein deutsches Land, das Gesicht empor, die Fahne in der Hand. Ich glaube an uns und unsere Ideale, ein Tag ohne diese zum Leben zu schade. Und ich zieh stolz durch mein deutsches Land. Und ich zieh stolz durch mein deutsches Land.